Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Jetzt stimmt hier irgendwas mit meinem Mikrofon, glaube ich, nicht. Aha, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Und wir haben in der Montagnacht traditionell ja die Sendung offen. Das heißt, wir können uns unterhalten über jedes Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Wir können uns über jedes Thema unterhalten. Aber ich würde mich mit euch auch sehr gerne unter anderem über das Thema Duell, TV-Duell unterhalten. Habt ihr gestern Stoiber und Schröder gesehen? Wenn ja, wie habt ihr es gefunden? Und wie ist euer Urteil heute im Nachhinein, nachdem ihr die Sendung gesehen habt und das Ganze vielleicht auch so ein bisschen habt sacken lassen? Also nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111. Erste Anruferin ist Susanne und Susanne ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Susanne. Dein Thema. Ja, mein Thema ist Kind und Schule und dass ich einen Brief gefunden habe von meiner Tochter. Mhm. Wie alt ist die Tochter? 13. Ja. Schwieriges Alter im Moment. Mhm. Es hat mich sehr, also was in dem Brief drin stand, hat mich der letzte Satz vor allen Dingen sehr geschockt. Mhm. Dass sie nämlich geschrieben hat, dass sie sich eigentlich schon das Leben nehmen wollte, das aber nicht getan hat. Und Grund dafür bin ich wohl eher mehr oder weniger, weil ich meiner Tochter nicht so recht glaube, wenn sie mir sagt, es geht ihr nicht gut. Mhm. Was ist das für ein Brief? Hat sie den aber nicht an dich geschrieben? Sonst wäre es ja irgendwie anders rausgekommen. Richtig. Den habe ich durch Zufall beim Aufräumen ihres Zimmers gefunden. Mhm. So ein zusammengefalteter Zettel halt. Und habe gedacht, guck mal, was das ist. Vielleicht was von der Schule. Ja. Dass ich das beiseite packen kann. Wo genau hast du das gefunden? Hast du so ein bisschen rumgeschnüffelt? Nee. Oder? Nee, ich habe ihren Bettkasten. Das ist so ein Bettkasten, ja. Da kann sie was drauf ablegen. Da standen halt ein Teller, eine Tasse und was sie eigentlich hätte schon alles runterbringen sollen. Mhm. Und dabei habe ich dann diesen Brief gefunden, der so irgendwo mittendrin lag halt. Und der war direkt auch eigentlich an dich gerichtet? Da stand liebe Mutti oder Mami drauf? Nein. Das nicht? Nein. Da stand drauf, hallo Arabella. Wer ist Arabella? Ich kenne keine Arabella, außer die Arabella aus dem Fernsehen. Ach so. Also kann das sein, dass sie einen Brief an Arabella geschrieben hat, um sich die Seele so ein bisschen freizuschreiben? Und dabei wurde dann dieser Satz formuliert, den du gerade beschrieben hast. Ja, genau. Das hatte ich so den Eindruck, dass sie den Kummer, den sie dann so hatte, also sie hatte mich ja angerufen in der Firma und hatte mir gesagt, dass sie Bauchschmerzen hat, obwohl eine Stunde vorher bin ich aus dem Haus gegangen und da ging es ihr gut. Mhm. Und Thema ist im Moment die Schule, dass sie da eben überhaupt nichts für tut. Und es stand eine Lateinarbeit an und da habe ich dann also so den Verdacht gehabt, dass sie mir irgendwo was vorgaukelt. Mhm. Und das habe ich ihr auch zu verstehen gegeben und dann war eben halt groß Geweine am Telefon und ich habe gesagt, ein bisschen entrüstet, na gut, da rufe ich in der Schule an, aber das letzte Mal jetzt halt. Mhm. Und, Also letztendlich Quintessenz ist des Briefes, dass sie sich nicht von dir ernst genommen fühlt. Ja, denke ich mal. Bist du alleinerziehende Mutter? Nein. Das gibt also noch einen Papa in der Familie und auch noch Geschwister auch, ne? Nein. Das nicht. Leider das nicht. Hat nicht sein sollen. Wann hast du diesen Brief entdeckt, gefunden? Zwei Tage nachdem das Telefonat, also mit meiner Tochter war von der Firma her. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das war vergangene Woche Mittwoch. Ja. Und Freitag Nachmittag habe ich den gefunden. Mhm. Du kannst dich mal vorstellen, dass so als Mutter einem das sehr zu denken gibt. Und man auch unruhig wird und auch eigentlich ein bisschen traurig wird oder sich selbst Vorwürfe macht. Ja, ich sag mal, traurig war, also geschockt, weil auch in meiner vergangenen Kindheit ich selber also auch häufiger an halt Selbstmord gedacht habe und das halt auch, nun auch Gott sei Dank nicht gemacht habe. Mhm. Ja, und dann eben doch eine ganze Menge Schuldgefühle auch bei mir selber gesucht habe. Und so, hast du jetzt deine Tochter am Wochenende beispielsweise angesprochen darauf? Ich habe gestern Abend habe ich sie nicht direkt auf diesen Brief angesprochen, weil ich mir nicht sicher bin, wie ich da rangehen soll, weil ich auch selber gedacht habe, es ist ja nicht an mich gerichtet und im Grunde genommen, okay, sie lässt das eben halt alles offen liegen. Ja, aber dennoch könnte natürlich der Vorwurf kommen, was suchst du da in meinen Sachen rum und liest dann sogar noch Briefe, wo liebe Arabella oben drauf steht. Ja, genau. Ja. Also du hast aber angefangen zu reden, ohne jetzt den Brief direkt zu thematisieren. Richtig. Ich habe halt allgemein gefragt, wie es denn so in der Schule ist, wie sie da zurechtkommt. Und da hat sie mir dann gestern Abend doch zu verstehen gegeben und das auch so gesagt, dass es doch jetzt sehr schwer wird. Und sie geht aufs Gymnasium und das haben wir ihr eigentlich von vornherein gesagt. Also sie wollte gerne aufs Gymnasium und wir haben gesagt, sie muss halt was dafür tun. Es ist nicht immer alles so einfach, wie es in der Grundschule ist und ja, es passiert eben halt nicht und es wird immer schlimmer, meiner Meinung nach, und der Druck von uns wird natürlich dann auch größer. Dass wir da eben halt sagen, hast du was für die Schule getan und nein, und dann wird immer mehr Druck auf. Also eigentlich, Susanne, kann man ja sagen, das war vielleicht ein Wink des Schicksals, dass du diesen Brief gesehen hast, dass er dir in die Finger gefallen ist. Ich würde an deiner Stelle auch nicht erzählen, dass ich ihn gelesen habe. Aber ich würde daraus ganz schnell die Konsequenz ziehen, mich noch intensiver und liebevoller und offener mich dem Mädchen zuzuwenden. Damit das Vertrauen, was sie ja bemängelt, dass es nicht da ist, dass das wieder wächst und dass ihr wieder mehr zueinander kommt. Ja, das ist so einfach gesagt. Klar, sicher. Aber nehmen wir erstmal den Fall, du hättest diesen Brief nicht gesehen, hättest du dich ganz normal weiter so verhalten und wer weiß, wie sich das denn alles entwickelt oder dramatisiert noch hätte. Das stimmt, ja. Doch, also es hat mich am Wochenende sehr lange Zeit auch in Anspruch genommen, darüber nachzudenken. Und mit meinem Mann auch darüber zu sprechen. Dem hast du auch alles erzählt. Er immer so geneigt ist zu sagen, warten wir mal ab, gucken wir mal. Und ich war mir deswegen, das habe ich auch am Freitag angerufen und ich, das hat mir schon sehr viel geholfen. Habe ich mich also auch gefreut im Nachhinein, dass ich durchgekommen bin bei euch. Weil ich mich sehr hilflos in dem Moment gefühlt habe, weil eben von meinem Manns Seite her das nicht so auf die Goldwaage gelegt wurde, wie vielleicht von mir. Und ich finde, das ist ein Signal von deiner Tochter und man kann von Glück reden, dass du dieses Signal hast aufnehmen können, indem du zufällig den Brief gelesen hast. Und daraus kann man jetzt eigentlich nur Gutes machen, nämlich du musst aufmerksam mit deinem Kind umgehen. Ja. Und vielleicht die Sachen, die du da im Detail noch gelesen hast in dem Brief, einfach versuchen gut zu machen. Ja. Dass sie einfach merkt, Mensch, die Mama ist ja doch ganz anders drauf, wie ich es gedacht habe und wie ich das der Arabella schreiben wollte. Ja. Ne? Und wenn die Probleme in der Schule noch so groß wären, ich glaube, das kann man alles nur verkraften, indem man das zusammen in die Hand nimmt und zusammen halt mit dem Kind auch beredet. Ich finde es gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Obwohl man im ersten Moment sicher geschockt ist an deiner Stelle, verstehe ich schon. Aber es ist eine Chance, es ist eine richtig gute Chance, finde ich. Ja, wir wollen mal schauen. Also ja, ich arbeite daran. Und, ja. Ich würde gerne auch mit meinem Mann zu machen und das ist für mich auch ganz wichtig. Ja, ich würde gerne dich noch verbinden mit meinem Psychologen, der gerade in Sachen Jugendlichen auch sehr erfahren ist und sehr sehr kompetent ist. Vielleicht kann der Peter dir auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Ja, okay. Ja, dann leg mal bitte auf und Peter ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Ihr Lieben, 0800 5678 111, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema, oder vielleicht über das Thema Kandidatenduell, Kanzlerduell, TV-Duell. Gestern Schröder gegen Stoiber. Habt ihr es gesehen? Wie habt ihr es gefunden? Wie ist eure Beurteilung? 0800 5678 111. David, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo David, dein Thema. David heiße ich. David, bitte Entschuldigung. Ja, macht nichts, weil David und David da gleich geschrieben. Ja, und zwar geht's darum. Halt, lass mich fragen, warum nennst du dich David und nicht David? Nee, weil ich David heiße. Ja gut, aber das ist ja nur ein Name, den kann man so aussprechen oder so aussprechen. Warum sprichst du ihn so aus? Nö, weil mein Vater Amerikaner ist. Ach so. Werde ich halt immer so angesprochen. Okay, dann verstehe ich. Ja, also mein Thema ist, also wie gesagt, ich bin 17 und muss in 2 Tagen ins Gefängnis, weil ich einen Türken zusammengeschlagen habe, anschließend mit dem Messer auf ihn losgegangen bin. Mhm. Ja, ja, muss ich dann für ein Jahr ins Gefängnis. Für ein Jahr, Jugendstrafe. Ja, Jugendstrafe. Ja. Warum hast du das gemacht? Ja, also es war so, also ich wohne in Hamburg und bin ich mit vier Freunden auf dem Kiez gewesen so und wie es dann halt ist, so betrunken war, so ein bisschen so haben wir das so, ne? Und sind wir auf eine Straßenseite gegangen, auf der anderen Straßenseite stand ein Türke so mit seinen Freunden. Mhm. Ja, dann sind wir da hingegangen, dann sind die anderen zwei weggegangen und da meinte er so, ja, was guckst du, so ein Scheiß und so. Und hat er mich irgendwie so derbe von der Seite angemacht, was er genau gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Mhm. Ja, und dann haben die anderen gesagt, los, lass hauen, so ein Scheiß ist so, nee, lass mal so. Ja, und dann ist er weggegangen, dann sind die anderen hinterher, haben zusammen, also richtig schon geschlagen so, bis auf dem Boden lag und dann haben die zu mir gesagt, er hat zu dir scheiß Deutsche gesagt und so. Mhm. Und da bin ich dann ausgerastet, habe ihn nur verbeult und dann, als er abhauen wollte, habe ich ihn festgehalten und mit dem Messer zugestochen. Ja. Wohin hast du gestochen? Ja, ich habe ihn dreimal in die Bauchhöhle und einmal in die Brust getroffen. Boah, ist das krass da, David. Ja. Mhm. Das war nicht so gut. Nee, das war wirklich nicht so gut. Ja. Jetzt, wie lange ist das her? Das war jetzt 2 Monate her, das war am 10. Juli. Also am 10. Juli und dann gab es so schnell hier schon eine Gerichtsverhandlung und eine Verurteilung? Ja, weil das geht auch darum, ich bin schon mehrfach vorbestraft wegen Diebstahls und anderer gedelegte Körperverletzungen und so. Deshalb ist es auch so schnell gegangen. Wie denkst du denn jetzt über das, was da passiert ist, was du gemacht hast? Ja, also ich bereue es auf jeden Fall. Und es war scheiße, es ist scheiße und es, ja, scheiße, kann ich einfach nur sagen. Und es tut mir auch tierisch leid. Wie geht es dem Jungen denn? Nee, der ist ja verstorben. Der ist verstorben? Ja, der ist 3 Tage, 3 Tage drauf gestorben im Krankenhaus. Ja. Das ist natürlich jetzt. Ich hatte am Anfang gedacht, dass er verletzt ist oder schwer verletzt ist. Oder? Nee, das ist ja schwere Körperverletzung mit Todesfolge gewesen. Mhm. Wozu ich dann verknackt wurde. Mhm. Nachdem du auf den Jungen eingestochen hast. Ja. Was ist danach passiert, nachdem du das letzte Mal eingestochen hast? Ja, also was ich noch weiß, er lag dann auf dem Boden, wie ich habe einfach das Messer genommen, reingehauen. Und dann haben wir gehört, ey, scheiße Bullen und so. Dann sind wir abgehauen und einfach nach Hause. Ich habe mich irgendwie total gut gefühlt. Gut gefühlt? Ja, irgendwie schon. Also, weil ich da irgendwie so im Mittelpunkt stand und so ein Scheiß und so. Mhm. Und bin dann weg, ja. Einen Tag später klingelt es an der Haustür, Kripo-Polizei, kommen Sie bitte mit. Das heißt, die waren ganz schnell auf deine Spur und wussten. Aufgrund einer Zeugenbeschreibung. Da waren 2, 3 Leute, die haben das gesehen und also irgendwie gesehen aus dem Fenster oder so. Und die konnten mich ganz genau beschreiben. Wie lange hat das denn gedauert, wie viele Stunden oder wie viele Tage, dass bei dir das schlechte Gewissen und die Reue aufkam? Als ich herausgefunden habe, dass er gestorben ist. Mhm. Dann war so, also ich bin am Tag drauf, also am 11. bin ich dann ins Krankenhaus. Ich wollte da hingehen, mich entschuldigen. Mhm. Und da war die Familie des Jungen da drin, Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Und da ist mir das alles wie Kotze hochgekommen und einfach nur weg da, weil ich habe Panik gekriegt, ich bin dann einfach weg. Ja, und dann wollte ich am 13. nochmal hin und dann bin ich in das Zimmer, war keiner da, Zimmer war leer. Bin ich dann zu den Krankenschwestern gegangen, ja, wo liegt der denn, der Junge? Ja, der ist heute um 15.15 Uhr verstorben. Mhm. Mhm. Und alles. Mich wundert, dass du, nachdem die Polizei war dir nach einem Tag, also einen Tag später schon auf der Spur. Ja. Haben die dich denn nicht sofort festgenommen? Ja, die haben mich dann erstmal in U-Haft genommen. Ja, wie kannst du denn dann ins Krankenhaus gehen? Nee, die sind ja mit mir zusammen, weil ich das wollte. Achso, das haben die zugelassen? Das haben die zugelassen, ja. Weil die gemerkt haben, dass es mir tierisch leid tut. Ja, das wundert mich aber auch, dass die das zulassen, wenn jemand so schwer verletzt ist, da mit dem Täter hinzugehen. Ja, das hat mich auch gewundert. Aber kann ich fast nicht glauben. Ja, ist aber so. Ist scheiße. Hast du mit der, du hast die Familie, du hast kein Wort gewechselt mit der Familie? Nein, habe ich nicht. Mhm. Also, ich bin ganz entsetzt, David, wenn das so stimmt, was du mir gerade erzählt hast. Ja. Aber das Schlimmste ist jetzt noch, ich habe einen 11-jährigen Bruder, also der heißt Miguel, und der fängt auch langsam damit an. Und also wir wohnen hier in Hamburg und St. Georg, haben wir einen kleinen Spielplatz, also von unserem Wohnkomplex gegenüber, da sind auch immer so kleinere Jungs, die haut er und trittet er und so. Mhm. Und bin ich runtergegangen und gesagt, was machst du da, das darfst du nicht. Mhm. Ja, wieso, du darfst es doch auch. Oder du machst es auch. Und dann habe ich gesagt, nee, das darfst du nicht. Und so, ja, weil ich habe... Es fährt alles auf ihn ab. Ja. Du sagst, dass du in zwei Tagen die Haft antreten musst. Ja. Wo befindest du dich denn jetzt im Moment? Ja, zu Hause noch. Die haben dich dann auch wieder nach Hause gehen lassen? Ja, in zwei Tagen kommen die und holen mich ab. Was ist der Grund, weswegen du mich hier anrufst heute Nacht? Ja, es geht darum, es gucken bestimmt andere Jugendliche in meinem Alter zu, denen es genauso geht wie mir. Also, dass sie auch Schlägertypen, sag ich mal so, sind. Mhm. Und möchte damit nur sagen, dass sie es bitte also nicht machen sollen. Es unterlasst es. Also, es ist total scheiße. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich... Also, es ist total scheiße, wie ich mich fühle. Und das gönne ich gar keinen anderen Menschen. Und... Weißt du, David, du hast jetzt, kriegst jetzt ein Jahr Strafe. Das ist natürlich im Prinzip nix für das, was du angerichtet hast. Ja. Aber ich glaube, deine Strafe, die du letztendlich aber trägst, ist dein schlechtes Gewissen, dein Gewissen. Schuld, ja. Du hast einen Menschen, ich habe auch ein Leben auf dem Gewissen. Ja, ich habe auch Albträume. Also ich sehe ihn sogar manchmal nachts, wie er zu mir kommt und dann hier in meinem Zimmer steht und sagt, du bist ein schlechter Mensch mit dem Messer im Bauch. Mhm. Und das ist einfach, kann man sich gar nicht vorstellen. Du hattest, das halten wir nochmal fest, so habe ich es verstanden gerade, damals keinen Alkohol getrunken, ne? Doch, hatte ich. Hattest du? Ja. Viel? Ja, also mal hier und da ein Bier oder so. Also es war schon, die Polizei dann irgendwie einen Alkoholwert von, was war das, irgendwie 1,74 Promille gemessen. Und das war schon unrechnungszufähig. Das ist auch ein Grund gewesen, warum, also die Staatsanwaltschaft hat 2,5 Jahre gefordert. Und das war auch einer der Gründe und auch, weil ich die Wahrheit gesagt habe und so, dass es zu einem Jahr gekommen ist. Sonst wäre es vielleicht 2,5 oder sogar länger gewesen. Jetzt ist der Bruder da, den du gerade erwähnt hast. Ja. Das ist natürlich klar, dass du als Großer bisher ein Vorbild für ihn warst. Und wenn du schon vielerlei Dinge dieser Art getan hast, musst du dich nicht wundern, dass er das auch macht und mit 11 Jahren schon anfängt. Du kannst ja vielleicht die kurze Zeit, während du jetzt zu Hause bist, noch nutzen, um ihm den Kopf zu waschen. Ne? Und ihm das auch wirklich vielleicht mit aller Brutalität auch klar zu machen, wie schlimm es enden kann. Nämlich in dem, weiß er, was passiert ist? Ja, weiß er. Ja. Aber nicht, dass er dann, also er weiß, dass er eine Schläferin war und dass ich jetzt dafür halt weg muss. Aber er versteht es noch nicht richtig, er ist 11. Und... Naja, ich glaube, dass man mit 11 schon versteht, wenn der eigene Bruder einen Menschen umgebracht hat. Ne? Ja, aber meine Eltern wollten das nicht, dass sie das wissen. Also er hat gesagt, meine Mutter, mein Vater ist zurück nach Amerika schon vor 3 Jahren. Also... Ist das für deine Mutter nicht jetzt auch die absolute Oberkatastrophe, was passiert ist? Ja. Man kann diesen Menschen nicht wieder lebendig machen. Nee, das weiß ich. Man kann nur hoffen, David, dass du das für dich als ganz große Möglichkeit siehst, dein Leben wirklich radikal zu verändern. Und nach der Zeit, wenn du aus dem Knast zurückkommst, wirklich Gutes aus deinem Leben zu machen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, wie du auch annähernd die Tat wieder gut machen kannst. Das kann man letztendlich nie gut machen. Nee, kann man nicht. Aber du könntest es noch schlimmer machen, wenn du wieder üble Dinge anrichtest danach. Also für dich ist das jetzt so ein Appell gewesen hier, dass du sagst, ich rufe jetzt mal nachts im Fernsehen an und versuche andere Jungs in meinem Alter letztendlich zu warnen. Davon abzuhalten. Tickt nicht völlig aus. Genau. Nehmt euch auch unter Umständen mal ein bisschen zurück. Und Gewalt ist nie eine Lösung. Ne? Nee, ist überhaupt keine Lösung. Es macht nur Probleme. Gut. Dann bin ich froh, dass du durchgekommen bist. Ja. Und dass du das hast sagen können. Ja, und ich hoffe sehr, dass du dein Leben in den Griff bekommst, David. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Okay. Auf Wiedersehen. Schönen Morgen noch. Tschüss. Silvia, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja. Silvia, ich grüße dich. Guten Morgen. Ja. Über was unterhalten wir uns? Ja, eigentlich wäre ich auch froh, wenn ich einfach nur in Anführungsstrichen über Politik reden könnte. Aber du hast auch wegen einer anderen Sache angerufen. Richtig. Dann fangen wir mal ganz kurz an mit der Politik. Das müssen wir nicht so sehr vertiefen, weil du ja eigentlich ein anderes Thema hast. Du hast es gesehen gestern. Ja klar, ich habe auch das erste gesehen. Wer war besser? Besser. Also sagen wir mal so, ich habe trotz alledem noch zur SPD mehr Vertrauen und finde, dass es auch von Herrn Schröder besser rüberkam. Ja. Was mir gefallen hat, ist, eindeutig das. Also nur nicht so dieses, was man eigentlich kennt und jeder reitet auf jeden dessen Fehler rum, sondern einfach bei seiner Sache geblieben ist und nicht jetzt so die Fehler der vergangenen Regierungspartei so aufgezeigt hat, das was eigentlich von... Also du bist von Anfang an dabei gewesen bis zum Ende der Interview-Diskussionsrunde? Nee, die Diskussionsrunde. Nee, ich meine jetzt also bis zum Ende des Interviews. Ja. Mhm. Und letztendlich ist dir der Kanzler, der Schröder, sympathischer? Und also wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, würde ich dann sicherlich den Schröder wählen. Mhm. Aber es gibt ja auch noch andere Parteien. Es gibt auch noch andere Parteien. Insofern ist das alles ja auch gar nicht so ganz richtig. Ja, wir haben ja noch andere Parteien, die genauso wichtig unter Umständen sind und die auch eine Plattform bekommen sollten, die sie aber nicht bekommen haben. Gut, also wir wollen das nicht weiter vertiefen, weil du ja eigentlich wegen was anderem angerufen hast, nämlich. Ja, tja, ich bin halt 40 und habe ziemliche Probleme, weil ich alleine bin, was ich eigentlich gar nicht sein möchte. Mhm. Aber es halt nicht anders geht, weil ich keinen Sex mehr geben kann. Also ich kann dieses, was zur Partnerschaft halt dazugehört, was auch wichtig ist, kann ich nicht mehr geben. Warum nicht? Oder ich habe eine Muskelerkrankung, die Myasthenie heißt. Wie heißt die? Myasthenie, ist so eine Muskelerschlaffungserkrankung, die vielleicht nicht ganz so im Vordergrund ist, aber kombiniert mit der Form, dass ich als Kind und Jugendliche missbraucht und vergewaltigt worden bin und da eh schon immer mehr vom Kopf aus in dieser Gedanke, es musste dazu gehören und wenn ich halt nicht allein sein will, dann muss ich das halt mit in Kauf nehmen. Ja. Heißt es denn, dass diese Erkrankung, diese Muskelerkrankung körperlich maßgeblich der Grund ist, warum du keine Sexualität mehr ausüben kannst? Ja, ich denke mal, mit Zähne zusammenkneifen und Medikamenten und so weiter würde das halt schon noch möglich sein. Erklär es mir, weil ich diese Krankheit nicht kenne. Wieso kannst du mit dieser Muskelerschlaffung, das ist ja das Krankheitsbild, keine Sexualität haben? Wieso geht das nicht? Also das ist eine Erkrankung, die unter Belastung halt Lähmungserscheinungen hervorrufen kann. Mhm. Organische, also Lunge, Herz oder wie auch immer. Ich glaube, Herz gar nicht mehr so. Atmung, Schlucklähmung und so weiter. Das heißt also jetzt mal ganz profan gefolgert, dass wenn du jetzt mit einem Mann schlafen würdest und du dich etwas anstrengen würdest dabei, was ja auch eigentlich normal ist, dass man da so ein bisschen in Wallung kommt, dass du dann unter Umständen ersticken könntest. Ja gut, also es gibt ja dann, mal ein bisschen sarkastisch gesagt, schon noch die 112 und so schnell von 0 auf 100 geht es nicht. Mhm. Aber ich hätte schon arge Probleme, Also jetzt auch mit anderen Muskeln. Das macht natürlich auch jegliche sexuelle Lust kaputt, wenn man diese Angst hat. Ne? Ich darf jetzt nicht irgendwie ein bisschen in Erregung kommen, dann kollabiert quasi mein ganzer Körper. Und ja, unter anderem, genau. Ich denke, das ist so dieser Tropfen zum Überlaufen, weil ich ja schon halt diese Probleme hatte, weil ich ja halt so diese langjährige Missbrauch hinter mir hatte als Kind. Ne? Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Würde ich vorab gerne noch fragen, kannst du denn mit dir alleine Sexualität haben? Kannst du dich selbst befriedigen? Wenig. Geht das denn rein körperlich? Funktioniert das noch? Oder ist das auch zu anstrengend? Ja, wenn ich halt so die richtige Zeit in den 24 Stunden mal abpasse, dann ja. Es ist ja auch nicht so, dass ich das von früh bis abends habe. Ach, das sind immer so Zustände quasi? So. Ja, ich habe nur begrenzt halt immer mal die Kraft. Aber es gibt auch Tage, wo ich sie halt sehr gut habe. Und dann gibt es wieder Tage, wo ich sie nicht habe. Bist du schon früh Rentnerin? Ja, leider. Ja. Schon mit 30 geworden. Kannst du dich dann so normal bewegen oder sitzt du im Rollstuhl? Also ich saß teilweise im Rollstuhl. Also wenn ich halt ein bisschen zu schwach bin, dann setze ich mich in den Rollstuhl. Aber jetzt die letzten Monate oder das letzte Jahr eigentlich kaum noch. Mhm. Aber es ist halt mit Party und viel Spaß haben ist da nicht. Ja. Wenn ich den Tag geschafft habe, dann bin ich auch schon ziemlich geschafft. Du hast gerade schon mehrfach anklingen lassen, dass du in deiner Vergangenheit Schlimmes erlebt hast, nämlich einen Missbrauch, einen sexuellen Missbrauch. Wie alt warst du da? In welchem Altersabschnitten ist das passiert? Ja, das fing mit 4 oder 5 Jahren an, mhm, und mein Vater hat es dann eben, also es war der Nachbar, und mein Vater, das hat uns eigentlich, uns Geschwistern, alle missbraucht. Wie viele Jahre bei dir? Über viele Jahre. Also mit 4 Jahren, als kleines Kind hat es angefangen? Ja. Okay. Sag mal so ungefähr, bist du dann 10. Lebensjahr oder? Ja. So ungefähr? Ja, nicht konstant, also ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt tagtäglich oder wöchentlich oder monatlich. Aber es ist halt immer wieder passiert. Ich muss leider erschreckend sagen, wir waren 3 Schwestern und da war das wahrscheinlich gut verteilt. Ich habe da man hat ja das dann nicht so... Ist dieser Mann je zur Rechenschaft gezogen worden? Nein. Haben deine Eltern... Er hat sich getötet. Achso. Aber deine Eltern haben es erfahren, wussten es? Meine Mutter wusste das. Auch während es noch lief, wusste sie es? Ja. Und sie hat es geduldet? Ja. Also es ist halt so, es ist halt irgendwie wahrscheinlich auch jetzt so. Das macht ja immer noch viel aus, darüber zu sprechen. Naja, weniger das Reden von... Entschuldigung. Nein, aber das ist doch ganz normal. Peinlich. Nein, das ist nicht peinlich. Das ist nur schlimm und traurig. Und es ist nur so, dass... Also ich habe ja Therapie gemacht, so ist es ja nicht. Nur halt, dass das, was traurig ist, ist das jetzige Dasein. Nämlich so diese Einsamkeit, wenn man nicht seinen Körper als Frau, dann muss man halt... Oh, peinlich ist... Moment, Entschuldigung. Ja, das ist auch völlig klar. Ich will auch gar nicht jetzt weiter in der Vergangenheit da so... ja, das ist ja auch die Gegenwart, ne? Das ist einfach, man muss jetzt hier alleine sitzen, aber man wünscht sich halt gerne in den Arm genommen zu werden. Einfach nur so, ohne jetzt, dass man halt so das Sexuelle vom Partner, einfach nur, er ist da und wenn man traurig ist. Hattest du in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren, gab es da mal Partnerschaften? Oder war es immer schwierig? Also es war schon schwierig, aber es gab's und aber immer in Verbindung mit schon dem Bedürfnis vom Partner halt Sex zu haben. Und für mich war eigentlich schon von jeher, weil ich es halt nie hatte, die Wärme, Geborgenheit, die Zuwendung von Familie, war schon immer die Sehnsucht und die Suche nach einem Partner, der aber auch... Oder ich verstehe auch jetzt dein Anliegen, dass die direkte Sexualität gar nicht so sehr im Mittelpunkt, glaube ich, steht bei dir, sondern eher die Sehnsucht nach Zärtlichkeit, nach Nähe, nach Wärme, nach Geborgenheit. Ja, und die konnte ich halt mein Leben lang nie kriegen, weil ein Partner, welcher Partner macht das schon? Das ist auch realistisch blöd, ne? Was unternimmst du, Silvia, um vielleicht doch irgendwie an eine Freundschaft zu kommen, jemanden kennenzulernen? Also da versuche ich schon, Hast du einen Internetanschluss? Jetzt nicht mehr, ich kann mir finanziell nicht leisten. Ach so. Ich habe da jetzt ein paar Stunden von der AOL so gratis bekommen. Da war ich natürlich konstant drin, es war auch sehr schön. Aber es war dann doch traurig, dann den Computer auszumachen und dann halt wieder alleine sein zu müssen. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Ich glaube, wir haben dich jetzt schon ganz gut kennengelernt, obwohl man das natürlich in ein paar Minuten nicht kann. Dass du 40 Jahre alt bist, dass du eine recht schwere Muskelerkrankung hast und dass du einfach einen netten Partner suchst, wobei es dir da gar nicht in erster Linie um Sexualität geht, weil das ja eh auch körperlich gar nicht mehr so funktioniert, sondern einfach um eine gute Freundschaft, sagen wir eine zärtliche Freundschaft. Genau. Sagst du mir, verrätst du noch, in welcher Umgebung du lebst, in welcher Stadt, wenn du es sagen magst? In Berlin. Aha, also wir haben ja, das weiß ich, sehr viele Zuschauer in Berlin und Umgebung. Ich mache dir einen Vorschlag, wenn uns jemand schreibt, ein netter Mann, der gerne mit dir Kontakt haben möchte, dann reichen wir das an dich weiter und du wählst aus, was du für interessant hältst und kannst dann Kontakt aufnehmen. Das wäre das, was ich für dich tun kann. Danke. Wir versuchen es ganz einfach mal. Ist dir das Alter, welches Alter würdest du ganz gerne bevorzugen? Naja, so, dass man halt sich schon halt zum Alter so älter auf alle Fälle. Ja, dann sagen wir so zwischen 35 und 50. Nee. Zwischen 40 und 50. Gut, nicht so ein junger Spund von 35. Na gut, also zwischen 40 und 50. So machen wir das, Silvia. Und ich wünsche von Herzen, dass sich jemand meldet und dass du vielleicht auch in einen netten Kontakt kommst. Ja, und das der andere Wunsch, vielleicht gibt es wirklich, vielleicht bin ich wirklich nicht so alleine mit dieser Sache auf der Welt. Mhm. Wenn sich andere Frauen genauso angesprochen fühlen, dass man da vielleicht so eine so eine Gruppe eröffnet, genau, wo man genau sich trifft. Dass, wie sagst du nochmal den Namen deiner Krankheit? Das geht nicht um die Myasthenie. Es geht nicht um die, also es geht um die Situation. Um Frauen. Es gibt ja viele, die über Jahre missbraucht und vergewaltigt worden sind und jetzt ähnliche Bedürfnisse haben. Gar nicht. Aber weißt du, da gibt es bestimmt ganz viele schon bestehende Gruppen. Ich habe also alles durchgesucht. Was ich würde gerne mal auch noch raten und empfehlen, dass du mit meinem Psychologen redest, dem Peter. Und der kann dir vielleicht, ich bin sicher, noch weiterhelfen mit der einen oder anderen Adresse. Ja, okay. Okay, das wäre toll. Dann leg du bitte auf und Peter ruft dich gleich an. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr. Kleine Pause bei uns. Uhr, 40 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema oder vielleicht zum Beispiel über das Thema TV-Duell gestern, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Nochmal der Hinweis an die Faxer. Wenn ihr faxt, bitte schreibt eure Telefonnummer drauf, damit wir euch dann gegebenenfalls auch zurückrufen können. Weiter geht's mit Silke und Silke ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Silke. Hallo Domian. Um was geht's? Dein Thema. Mein Thema, also ich lebe mit zwei Männern zusammen. Du lebst mit zwei Männern zusammen? Ja. Mhm. In einer Wohnung, also eine Dreierbeziehung. Mhm. Also keine Dreier-WG, nur so eine Dreierbeziehung auch. Keine Dreier-WG. Ich habe eine Beziehung mit zwei Männern. Mhm. Okay. Ja, haben wir verstanden. Du gehst bitte mal ein bisschen noch näher an den Telefonhörer. Ich bin ganz schrecklich nah dran. Gut, ich will dich ganz nah haben. Ich bin sehr nah. Wunderbar. Okay, also Silke hat zwei Männer. Ja. Ich beglückwünsche Sie schon mal dazu. Dankeschön. Ich bin auch nicht ganz unzufrieden damit. Ja. Ich hatte dich angerufen. Ich habe in irgendeiner Sendung von dir einen Mann gehört, dessen Freundin gesagt hat, sie liebt zwei Männer. Und der Meinung war, ein Mensch kann nur einen Menschen lieben. Mhm. Und das sehe ich nicht so. Mhm. Du kannst also zwei Menschen gleichermaßen lieben. Ja. Ja. Ja, erzähl mir mal über diese Beziehung. Das ist ja nun nicht gewöhnlich, dass so etwas funktioniert. Ihr lebt zu dritt in einer Wohnung. Ja. Du liebst beide Männer gleichermaßen, sagst du? Mhm. Lieben die Männer nur dich oder lieben die Männer sich untereinander auch? Nein, die Männer lieben nur mich. Also die Männer sind beide heterosexuell. Mhm. Und lieben nur mich. Wie funktioniert das denn sexuell? Hast du mal mit dem Sex, mal mit dem oder auch zu dritt? Am Anfang auch zu dritt. Mir ist es jetzt lieber, wenn ich jedem Mann einzeln begegne und einzeln lieben kann. Mhm. Ich finde es einfach intensiver. Mhm. Das heißt, ihr habt auch, wie viele Zimmer habt ihr in der Wohnung? Wir haben 1, 2, 3, 4 Zimmer. Achso, ja gut, dann ist das ja gar kein Problem. Das ist kein Problem. Wie lange läuft das schon? Also mit dem einen bin ich verheiratet. Mhm. Wie lange schon? Bin ich seit 7 Jahren zusammen verheiratet. Ja. Und der andere lebt jetzt ein anderthalbes Jahr bei uns. Ein halbes Jahr? Ein anderthalbes. Anderthalb Jahr. Ja, ja. Mhm. Wie funktioniert das denn unter den Männern? Gibt es da nicht Rivalitäten, Eifersüchteleien? Erstaunlicherweise überhaupt gar nicht. Mhm. Also sie sind sich alle beide meiner Liebe so sicher, dass keiner das Gefühl hat, er wird übervorteilt oder ihm wird was weggenommen. Ja, sind die beiden Männer denn, wenn auch nicht erotisch miteinander verbunden, aber freundschaftlich verbunden miteinander? Ja, sie sind befreundet. Also sie sehen sich als zu einer Familie gehörig. Mhm. Mhm. Also es ist so, dass ich die Tage meist mit meinem Freund verbringe, mhm. weil er oft zu Hause arbeitet am Rechner. Mhm. Und also tagsüber zu Hause ist und die Abende hauptsächlich meinem Mann widme. Mhm. Und so passt es auch zeitlich ganz gut. Und es gibt nie die Situation, dass der eine irgendwie sagt, nein, ich will aber heute mit dir das und das unternehmen. Nein, also wir unternehmen ja auch sehr viel zu dritt. Es gibt sogar eher die Situation, dass mein Mann zu mir kommt und sagt, du Albert, hatte ich jetzt also sehr lange nicht gehabt und also, mir würde das also, nicht passen, wenn ich so lange auf dich verzichten müsste, sei halt mal ein bisschen lieb zu einer verfriedenen Zeit und so. Ja. Mhm. Gibt es denn überhaupt ein Problem oder sagst du, es ist alles rosarot? Es gibt wegen dieser Dreierbeziehung keine Probleme. Doch, es gibt natürlich ein Problem, das heißt die Eltern. Meine Eltern wissen es, mhm. die Eltern meiner Partner wissen es natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jemals der Fall sein wird. Also wenn die Eltern meines Freundes kommen, werden hier alle Bilder von mir, meinem Mann abgehängt, so. Die ganze Wohnung gesäubert. Wie mein aufwendig. Ja. Was sagt denn der Freundeskreis, so die näheren Leute, die um euch herum sind dazu? Also mein Freundeskreis hat es von Anfang an sehr locker aufgefasst. Also sie haben natürlich mit uns gesprochen, meinen Mann gefragt, ob er damit wirklich kein Problem mhm. hat. Das mit ihm abgeklärt. Aber die sind der Meinung, dass ich sowieso schon immer etwas anders bin mhm. als die anderen. Und die finden das ganz okay. 7 Jahre verheiratet. Dann ja. ist vor 1,5 Jahren der Geliebte dazugekommen. Ja. Gab es denn da am Anfang keine Konflikte mit deinem Mann? Nein, überhaupt nicht. Also wie kam es denn überhaupt dazu, dass du den kennengelernt hast und dann, dass es zu einer solchen nahen Verbindung kam? Also angefangen hat das eigentlich rein über Erotik. Ich habe meinem Mann gesagt, dass ich gern mal die Erfahrung mit 2 Männern machen möchte. Mhm. Und mein Mann hat dann gemeint, ja okay, also da wäre einverstanden. Und dann habe ich nach jemanden gesucht, einfach mit dem ich das erleben mhm. kann. Und nach einer Weile habe ich gemerkt, ich kann das nicht mit irgendjemandem, den ich speziell für diesen Grund kennenlernen. Mhm. Und so kam es aber, dass ich halt Leute persönlich kennengelernt habe, dass sich mhm. kleine Beziehungen entwickelt haben, in denen ich das auch ausgelebt habe. Ja, und dann habe ich meinen jetzigen Freund so auf die Art und Weise übers Internet übrigens mhm. kennengelernt. Mhm. Mhm. Wie lange lebt ihr denn jetzt in einer Wohnung schon zusammen? 1,5 Jahre. Auch 1,5 Jahre. Das heißt, ihr habt euch vor 1,5 Jahren kennengelernt und gleich dann in die Wohnung genommen? Ja, nein, in der Wohnung habe ich schon vorher mit meinem Mann gelebt. Ja, und ja, ja. Mein Freund ist gleich nach 1,5 Monaten zu uns. So schnell. Und das hat alles funktioniert. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Ja, ich weiß, das klingt ziemlich seltsam. Also es passieren auch schon mal sehr, sehr, für die Umwelt sehr eigenartige Geschichten. Zum Beispiel? Das war ganz lustig. Ich habe, als ich mit beiden schon zusammen lebte, einen dritten Mann kennengelernt. Es wird ja immer doller. Ja, ich fand den Mann sehr interessant und nun ist das immer so eine Sache. Wenn ich sage, ich bin verheiratet, dann denken die meisten dann noch, ja, okay, dann gibt es wenigstens keine Probleme. Aber mit 2 Männern, das sage ich nicht ganz so gern, weil... Ja, Moment, was höre ich daraus? Ich höre daraus, dass du nicht mal den beiden treu bist, dass es da noch andere Affären gibt und... Doch, ich bin treu. Also für mich schließt Untreue ein, dass ich etwas heimlich tue, dass ich Menschen betrüge und das tue ich nicht. Gut, das ist eine Frage der Definition. Das heißt im Klartext, dass es neben den beiden Hauptmännern auch noch dritte oder vierte Männer gibt? Ab und an schon. Ja. Ab und an schon, sagt sie ganz keck. Was sind das für Männer um dich herum, die das mitmachen, Mensch? Ich würde ja ausflippen. Ich habe die richtigen gefunden, das soll ich sagen. Mit denen würde ich ja gerne mal reden. Der eine ist zurzeit in Frankfurt und der andere schläft schon. Schade, schade. Ja, ich meine generell... Würdest du denn den Männern das auch zubilligen? Nein. Nein? Da bist du ganz strikt. Das könnte ich nicht. Die müssen nur dir treu sein. Ja, für die darf es nur eine Frau geben, das bist du. Ja, absolut. Mensch, du bist aber drauf, Silke. Naja, ich denke, das ist in Ordnung, solange alle Beteiligten glücklich sind. Ja, wenn die das mitmachen und das so akzeptieren, ist es wirklich in Ordnung. Ich bin nur verwundert, deswegen frage ich immer so ungläubig nach, dass das alles so funktioniert. Ja. Und dass die das so, wie geht denn das so bei so profanen Altersgeschichten? 1,5 Jahre läuft das jetzt schon so? Mhm. Urlaub, fahrt ihr zu dritt auch in Urlaub? Wir waren bisher noch nicht zu dritt im Urlaub. Ich war bisher immer nur mit einem der beiden Männer im Urlaub. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass die Interessen da sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und zu dritt in Urlaub fahren, das lässt sich so schwer interessenmäßig unter einen Hut bringen. Mhm. Und auch zeitlich ging es bisher nicht. Also im Prinzip sitzt du da ja wie eine Königin, ne? Ja. Und lässt dich verwöhnen nach Strich und Faden. Und alles scheint im Lot zu sein, ne? Scheint. Natürlich gibt es Probleme wie in jeder Beziehung. Also die ergeben sich aber nie aus dieser Dreierkonstellation heraus. Nein, weißt du, ich sage das jetzt nicht nur so witzig, sondern ich sage es wirklich allen Ernstes. Mir fällt es so schwer zu glauben, dass die beiden Jungs, dass da doch nicht irgendwelche Konflikte entstehen, dass da keine Eifersüchteleien, Rangeleien, was weiß ich, entstehen. Ich könnte es noch eher nachvollziehen, wenn die beiden auch was miteinander hätten. Dann wäre das ja so ein Liebesnest. Aber da es nur ein Weibchen gibt, sage ich jetzt mal despektierlich, also deshalb wundere ich mich, dass es da nicht... Überhaupt gar nicht. Also für meinen Mann ist es direkt sogar ein Kick, wenn ich andere Männer kennenlerne. Mhm. Also er findet das aufregend und er mag es, wenn andere Männer mich begehren. Mhm. Also hast du ein richtiges Schweineglück, ne? Dass du Glück ohne Ende. Ja. Glück ohne Ende. Ja. Und dann auch noch die anderen. Absolut. Und ich denke, es ist wirklich möglich, zwei Menschen zu lieben. Das, was die Sache unmöglich macht, sind, wenn die Konstellation nicht passt. Wenn jemand Besitzansprüche stellt, der andere kann sie nicht gewährleisten. Absolut, ja. Ich glaube, dass, was du da gerade beschrieben hast, dass das ganz, ganz, ganz selten funktioniert. Ja. Ganz selten. Das denke ich auch. Ja. Also ich denke, ich habe Glück, aber ich tue auch was dafür. Es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und einfach nur nehme. Was tust du denn dafür? Also ich achte tatsächlich darauf, dass ich jedem der beiden Männer genügend Zeit widme auch. Mhm. Und das also, wie eine Mama, ne? Die ihre beiden Kinder ganz, ganz gleichberechtigt behandelt. Ne? Ein bisschen ist das schon so. Du musst ja schon darauf achten, wenn bei Geburtstagen, dass die Geschenke genau gleichwertig sind. Ne? Nein, also so materielle Geschenke sind meinen Männern nicht so wichtig. Ihnen ist die Aufmerksamkeit wichtig. Verstehe. Und ich übernachte ja immer bei meinen. Ja? Was ist aber jetzt, wenn ein Mann möchte, dass du schwanger wirst? Das möchten beide. Das möchten beide. Ja. So, jetzt haben wir ein Problem. Einer kann ja nur erstmal. Ja, natürlich. Aber beide würden das Kind als ihr Kind akzeptieren. Mhm. Mein Mann sagt, das ist mein Kind, egal von wem, ich bin mit dir verheiratet. Mhm. Und mein Freund sagt, ich sehe dich als meine Frau, egal von wem das Kind ist, es ist mein Kind. Also da wäre das Ideal ja, dass dann irgendwann zwei Kinder da wären. Eins von dem und eins von dem. Ja, das ist der Idealfall. Ja. Natürlich es kann sowas natürlich zu einer wirklichen Problematik später mal werden. Absolut, weil ja. Wenn ein Kind da ist, besteht Erklärungsbedarf. Ja. Das Kind hat immer erklären müssen, dass es zwei Väter hat. Ja, ja. Aber das ist im Moment noch nicht angesagt? Absolut, noch ja. nicht? Mhm. Nein, überhaupt nicht. Also Silke, das war sehr interessant. Ja. Was wir da gehört haben. Eine klassische Dreierbeziehung, die sogar funktioniert, aber deshalb funktioniert, weil die Männer nicht eifersüchtig sind und sie der Silke sehr viel zu billigen. Ja. Und eine Frage noch, die sind auch nicht eifersüchtig, wenn du dann mit einem dritten oder vierten dich vergnügst. Nein, im Gegenteil. Also einmal war eine sehr lustige Situation. Magst du sie noch kurz hören? Bitte, ja. Und zwar habe ich diesen Mann kennengelernt, den dritten. Mhm. Und er ist nach Zwickau gekommen, ich lebe in Zwickau. Und wir sind essen gegangen und er hat die Nacht bei mir verbracht. Er wusste, ich bin verheiratet. Mhm. Ist aber natürlich davon ausgegangen, mein Mann ist nicht da, wenn ich ihn mit zu mir nehme. Mein Mann und mein Freund haben im Nachtzimmer miteinander, also nicht miteinander, in einem Zimmer geschlafen. Mhm. Und am nächsten Morgen kam mein Mann so auf Zehenspitzen rein ins Schlafzimmer und meinte so, ah, ihr seht süß nebeneinander aus, das ist ein schöner Tag und ich hab dich lieber, ist auf Arbeit. Und da habe ich schon gemerkt, der ist aufgewacht, der andere Mann, und hat die Luft angehalten, weil ich meine, in dem Moment ist ihm wahrscheinlich schlecht geworden, als die Tür aufging und mein Mann reinkam. Also das sind ja Geschichten wie aus dem Kitschroman. Ja, absolut. Also ich traue sie mir auch fast nicht zu erzählen. Weil also ich wünsche dir für dich, Silke, dass du in diesem wunderschönen Roman noch eine ganze Weile leben kannst. Und lass es dir gut gehen. Ja, ich hoffe, es bleibt nicht ein Kitschroman, sondern Realität. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Danke. Und grüß die Jungs herzlich von mir. Ach, tschüss. Tschüss. 0800 5678 111. Jan ist da. Hallo Jan. Guten Abend. 27 Jahre alt. So ist es. Zum Thema. Ja, also, es geht um das Duell, ach, wie du schon sagtest. Endlich. Ja. Ja, wir sind gespannt, wie Jan, 27 Jahre, das Duell empfunden hat und wie er es bewertet. Ja, pass auf, ich habe es mir nicht alleine angeguckt. Mhm. Ich habe es mit meiner allerbesten Freundin angeguckt. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich oute mich jetzt sozusagen. Wir sind gespannt, was wir jetzt hören werden. Ich bin eindeutig für Schröder. Aha. Na gut, das ist jetzt nicht so eine Besonderheit. Ich dachte jetzt, jetzt würde was ganz Spektakuläres kommen. Die meisten sind ja für Schröder. Ja, schon. Mhm. Aber ich fand, seine Art fand ich sehr, sehr persönlich irgendwie. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, er hat, glaube ich, wenn ich es in Erinnerung habe, etwas häufiger in die Kamera geguckt als beim letzten Mal. Kann sein, ja. Das war bei Stoiber nicht so. Hat es dich interessiert, die ganze Zeit die Sendung anzuschauen? Ja. Ja? Absolut. Ich muss sagen, dann oute ich mich jetzt auch mal. Ich habe das erste Duell gesehen und das zweite jetzt auch. Ich muss sagen, mich schnarcht das alles mittlerweile an, weil ich nichts Neues erfahre. Ich höre immer zu dasselbe. Ich könnte fast schon die Rollen von Schröder oder Stoiber übernehmen und immer die gleichen Sachen runterleiern. Ich habe mir das aus beruflichem Interesse angeguckt. Wenn das berufliche Interesse nicht da wäre, hätte ich das nicht geguckt gestern. Ja, okay, aber wenn man es weiß, also wenn man diesen Grundsatz im Hinterkopf hat, ich glaube, dann kann man das erstens, ich würde sagen, etwas gelassener sich angucken. Und gut, man sollte jetzt vielleicht nicht so bierernst nehmen, dass man jetzt von dem Grundsatz ausgeht, also da erwarte ich jetzt eine 180-Grad-Wendung. Ja. Ja. Es ist auch, mir ist auch zu viel Hype darum gemacht worden. Das Duell, das ist so wie so ein Boxkampf aufgezogen worden. So dass alle Leute ganz hysterisch dann... Endspiel, ja, genau sowas, ja. Völlig albern. Ja. Findest du denn, dass der Bundeskanzler so in allen Punkten, die man so aufzählen kann, gewonnen hat? Oder würdest du sagen, ja, in dem Punkt ist der Stoiber doch überzeugender gewesen? Oder würdest du sagen, glatter Sieg, Punktsieg für Schröder? Nee, das würde ich nicht sagen. Mhm. Also mir kam zum Beispiel, ich bin da vielleicht der Einzige, der das vielleicht, ich meine, ohne mich jetzt irgendwie jetzt rausstellen zu wollen, der das vielleicht heute so sieht. Mhm. Da ich selbst betroffen bin, kann ich das sagen. Was zum Beispiel Thema homosexuellen Paragraph angeht, sprich Ehe, geltliche Gleichstellung, na, das fiel irgendwie völlig raus. Das war so gar kein Darüber Thema. Wurde nicht gesprochen, nein. Aber die Frage war ja, ob du vielleicht in dem einen Punkt dann doch Stoiber besser fandest, vielleicht als Schröder, oder fandst du Schröder generell überall gut? Bei dem, was er gestern gesagt hat, meine ich. Also in dem, was das Thema angeht, würde ich sagen, waren beide, ja, ob man jetzt sagen will, gleich gut oder gleich schlecht. Aber ich... So, jetzt gibt es ja noch ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, leider Gottes, und das gestern auch zur Sprache kam, nämlich die Beteiligung, die eventuelle Beteiligung Deutschlands an einem eventuellen Krieg gegen den Irak. Richtig, richtig. Und nun sagt der Bundeskanzler ja sehr klar, nein, mit mir nicht. Glaubst du ihm das? Ich würde sagen, ja. Also bei Stoiber... Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist so eine Hintertür. Mhm. Nach dem Motto, jetzt warte ich erstmal bis über den 22. hinweg. Mhm. Und danach, wenn wir dann gefragt werden, da können wir ja dann immer noch entscheiden. Nach dem Motto, da kann man dann sagen, wenn ich dann Kanzler bin, dann habe ich die Entscheidungsgewalt. So, ich will dir mal sagen, dass ich den Eindruck hatte bei auch noch ein paar anderen Themen. Dass die Herren, ich sage jetzt, das bezogen wirklich paritätisch auf beide Herren, dass nach dem 22. September die Karten ganz neu gemischt werden und manch eine Aussage, die Herr Schröder oder Herr Stoiber gestern gemacht hat, völlig konträr entschieden wird und konträr ausfallen wird. Das heißt, dass die sich um 180 Grad werden drehen. Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, dass ganz viel Wahlkampf, Klingelei und Lügerei, das muss man ja so sagen, dabei ist. Und ich sehe schon die Auszüge, wenn die uns die Sachen einspielen, vielleicht von dem Kanzlerduell. Aha, damals, Herr Schröder, haben Sie doch so und so gesagt. Damals, Herr Stoiber, haben Sie das doch gesagt. Und im Oktober oder im Dezember oder Januar sieht die Welt ganz anders aus. Ja, Moment. Obwohl ich mir beim Stoiber nicht ganz so sicher bin, weil beim Schröder, gut, kann ich es mir vielleicht vorstellen, dass er so manche Wahlversprechen irgendwie hinterher runterfallen lässt. Aber beim Stoiber würde ich fast sagen, der hat so eine Klientel hinter sich. Eine ziemlich, sag ich mal, in Anführungsstrichen radikale Klientel in Bayern. Mhm. Ich weiß nicht, ob er das wirklich dann ja so durchzieht nach dem Motto, heute gesagt und morgen vergessen. Ja? Ich bin da sehr grundskeptisch. Dennoch ist es natürlich eine tolle Sache, dass so viele Leute zugeschaut haben. Und es ist eine tolle Sache, dass so viele Leute sich Gedanken machen. Und ich freue mich darüber, dass ich hoffe zumindest, dass dieses Duell und dass es so in das Thema so in der Gesellschaft hängt im Moment, dass es dazu führt, dass viele Leute wählen gehen. Und dass wir uns nicht als Vorbild Herrn Schumacher nehmen, der noch vor kurzem gesagt hat, er wählt überhaupt gar nicht. Das hat mich etwas schwach, ne? Das hat mich irre wütend gemacht. Ja. Da habe ich so gedacht, was ist denn das für ein Typ? Den interessiert die Politik überhaupt gar nicht. Der würde vielleicht dann sich für Politik interessieren, wenn ihm jemand verbietet, seine schnellen Autos zu fahren. Genau. Genau. Ja. Also ich finde, dass man auf jeden Fall zur Wahl gehen soll. Ich finde, das ist das Allerwichtigste von der ganzen Sache und sich an der politischen Entscheidung jetzt beteiligen sollte, egal wen man da wählt. Ja, ich glaube auch, dass viele Leute jetzt irgendwie wach geworden sind, gemerkt haben, oha, Demokratie, Grundrecht, wählen gehen. So. Natürlich nicht egal, wen man wählt, aber ich darf jetzt nichts weiter sagen, sonst kriege ich ja Ärger hier. Nee. Lieber Jan, ich danke für die Meinungsäußerung. Ja, ich noch sagen wollte, ihr habt ganz, ganz liebe Kollegen. Das ist toll. Ganz lieben Gruß an die, also was die da leisten, Hochachtung, Hut ab. Das stimmt, das sage ich denen auch immer im Hintergrund. Ne? Gut, dass ihr das auch immer wieder sagt, da freuen die Kollegen sich. Ja. Ja, und ich bin sozusagen nur so am Rande noch als wirklich Gucker der ersten Stunde. Das ist ja toll, das ist ja wirklich toll, Jan. Ich finde das toll, dass ich zum ersten Mal heute Abend durchgekommen bin. Ich freue mich auch. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen und wähl richtig am 22. September. Was man unter richtig verstehen was du als richtig empfindest. Ja, ist klar. Auf Wiederhören. Auf jeden Fall demokratisch, damit das völlig klar ist. So. Kein rechtes, linkes Spektrum, sondern die goldene Mitte. So finde ich auch. Ne? Alles Gute, Jan. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Jetzt haben wir die Thekla hier. Thekla ist 62 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Thekla. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Aber ich bin so aufgeregt. Ich kann es gar nicht sagen. Thekla. Und ich bin einer der größten Fans. Ach, siehst du. Weil auch die Sendung wirklich für viele was Beratendes an sich hat. Ja, wir bemühen uns darum. Du machst keinen Smolderraum, denn das wirklich, boah, da hast du aber was Böses getan. Siehste, aber das ganz nebenbei. Wenn du mich so gut kennst, musst du auch nicht aufgeregt sein. Wir beide schaukeln das Kind jetzt. Ja, und ich wollte sagen, ich wollte eigentlich eine Lanze für den Stoiber brechen. Ach, wir sprechen auch über das TV-Duell. Ja, ja. Und ich würde sagen, wir waren jetzt in Oberbayern, der hat sein Land in Ordnung. Mhm. Und dann habe ich gedacht, haben die denn keine Ausländer? Doch, ganz viele. Mhm. Da waren Russinnen und alle Nationen. Und die haben so nett... Wir haben im Strandbad nebeneinander die Kinder gespielt. Man hat keinen Ausländerhass gespürt. Mhm. Das fand ich super. Und du meinst, das ist eine Auswirkung der Politik in Bayern? Ja, doch. Ja. Eine ganz ruhige, eine besondere Außenpolitik. Ja. Und was ich noch gut finde, die da jetzt aus Russland kommen, die brauchen nicht wieder zurück in die Kriegsgebiete. Mhm. Ich finde sehr schlimm, wenn die so aus Kroatien kommen, und die da wieder zurück müssen. Natürlich. Das ist alles kaputt geworden. Aber du hast gestern das Duell auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. Ja. Und ich fand, jetzt muss ich noch sagen, zu den Steuern, das fand ich von dem Stoiber auch gerechter. Der Mittelstand, den wir wirklich brauchen, die kleinen Läden, die gehen alle kaputt. Mhm. Dann ärgert mich noch ganz fürchterlich mit den Alleinerziehenden. Ja. Die haben die ja in Steuerklasse 1 gesetzt. Mhm. So mit meinem kleinen Enkel, der da Fußball spielt. Die Mutter, die kriegt über 300 Mark im Monat weniger. Und das als Alleinerziehende. Aber in Berlin ziehen die groß und machen wirklich Schulden. Hat denn diese Meinung, die du jetzt hast über Herrn Stoiber, ist die jetzt eigentlich gestern durch dieses Duell so klar geworden oder schon länger? Nein, ich habe den immer schon, den Stoiber, im Auge gehabt. Und auch schon, als er sich immer mit dem Herrn mit Lothar Späth in Verbindung gesetzt hat. Da habe ich schon immer gehört, das war mir schon koscher. So. Und ich weiß nicht, der Schröder, den finde ich wirklich so ein bisschen so ein Macher, so ein Matscher-Typ. Ich muss sagen, den mache ich nicht mehr. Macher sind ja wichtig, ne? In so einer Position muss ja richtig zulangen können. Und dann haben wir noch, ich weiß nicht, ob das stimmt, wir haben hier noch, erzählen sich die Leute, die kriegten in Berlin, zum Beispiel wie der Wovereit, auch noch 300 Mal Krawattengeld. Da riecht hier die ganze Gegend drüber auf. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber das wäre natürlich wirklich sehr heftig. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Aber aufregend tun wir uns. Gab es denn etwas bei dem Bundeskanzler, was dir gefallen hat gestern, trotz aller Kritik? trotz aller Kritik, ich weiß, ja, als er an die Macht kam, also im ersten Quartal hätte ich beispielsweise gesagt, als er gesagt hat, ich will, und er hat es geschafft, aber so viel ist ja nicht dabei rausgekommen. Ich meinte eigentlich gestern bei der Fernsehsendung. Nee, da war er, ich finde, wie er sich benommen hat, das hat er früher geübt. Aber ist er nicht so der eigentlich der menschlichere, der sympathischere, der auch so mal spontan was sagt? Und er hat ja zum Beispiel erzählt, dass er auf dem zweiten Bildungsweg auch seine Schulausbildung gemacht hat und wie schwer ihm das gefallen ist. Das kam doch eigentlich schon sehr sympathisch rüber. Ja, sicher kam er sympathisch rüber. Aber das machen doch ganz viele Leute. Mhm. Ich weiß es nicht. Wenn ich dann wirklich dann von der SPD da gerne gehabt hätte, das wäre der Altbundeskanzler Schmidt gewesen. Ja. Den hätte ich auch gerne genommen. Toller Mann, ja. Ne? Dem wünschen wir mal gute Besserung, ne? Der ist ja, ja noch immer ziemlich erkrankt. Ja, den hätte ich auch noch gerne genommen. Ich weiß, mein einfach der Stolper wäre Ella gewesen. Ich weiß es nicht. Gut, das ist ich auch verschont. Deine Meinungsäußerung. Jan fand den Bundeskanzler besser. Du fandst den Stolper besser. Mhm. Und ja, das Volk ist halt gespalten, ne? Obwohl die meisten Stimmen für Schröder sind im Moment. Aber das kann sich ja auch alles wieder ändern. Und Domian, und wo ich noch Angst für habe, ich glaube wirklich nicht, wenn der Bundeskanzler, wenn dem ein paar Stimmen fehlen, der die PDS nicht mit reinnimmt. Das glaube ich nicht. Er hat es in Mecklenburg-Vorpommern, er ist da in Berlin, er hat es dreimal gemacht und hat vorher gedacht, die PDS nicht. Mhm. Und was ist denn die PDS? Also er sagt ja ganz klar nein. Ja, das hat er vorher immer auch gesagt. Ich weiß vielleicht auch meine Einstellung zur PDS. Für mich wäre das eine Katastrophe, wenn die der deutsche Bundeskanzler mit Hilfe der PDS gewählt würde. Das ist für mich das Schlimmste. Ja. Das ist eigentlich der Ausschlaggebende, warum ich wähle den Stoiber. Gut, das ist jetzt deine Meinung. Ja. Die wollten wir auch hören. Und ich danke für deinen Anruf, Thekla. Ja. Und dann, Domian, ich wollte noch sagen, du hast mit deinen Gesprächen, die du manchmal mit den, ich sag mal, Patienten oder Leuten geführt hast, manchmal auch mir geholfen. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Alles Liebe, alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Jetzt habe ich hier noch Silvia. Silvia ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Silvia, wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit. Wir packen es mal relativ kompakt zusammen. Um was geht's? Ja, es geht um meine Beziehung. Ich habe seit fast drei Jahren eine Beziehung, die so wunderbar läuft, nur im Bett nicht. Seit 3 Jahren nicht? Ja, wir haben eigentlich immer Probleme und auch die schöne kleine blaue Pille namens Viagra hat da nicht wirklich geholfen. Das heißt, er kommt gar nicht zur Erektion bei dir? Nein, also er hat ein Ding. Also weil, wenn ich sowas mache, dann haut das alles hin, nur wenn wir miteinander schlafen wollen und er soll machen. Mhm. Dann entweder 3 Minuten, dann Ende oder gar nicht. Und das also, war wirklich von Anfang an so, auch in der ersten Verliebtheitszeit? Ja, das erste halbe Jahr haben wir gar nicht miteinander schlafen können, weil er gar keinen hochkriegte. Da habe ich gedacht, ja, weil wir gerade erst zusammen sind und eigentlich kommt alles. Eigentlich ist es da umgekehrt, ne, dass man da besonders interessiert ist. Auch interessiert, er findet mich auch, weil er hat mich in allen möglichen tollen Variationen zu Hause hängen. Wir machen ja auch viel verrückte Sachen in Clubs. Wie in Clubs? Ihr geht in so Swingerclubs auch? Ja, also nicht um jetzt einen Partner, das machen auch die wenigsten. Also ich bin da also auch eines anderen gelehrt worden, also die wenigsten tauschen da, sondern es geht einfach um Zeigen, um Fühlen mit mehreren Leuten, einfach nebeneinander. Und da funktioniert das auch nicht in dem Club? Nee, da funktioniert das auch nicht. Mhm. Und da ist da war mir das auch klar, dass es nicht funktioniert. Es ging sich einfach um Appetitanregung. Mhm. Wie war das denn bei ihm vorher, bevor er dich kennengelernt hat? Erzählt er das, wie er da mit anderen Frauen, wie die... Er hatte noch nicht so viele. Also er erzählte eigentlich nicht, weil es war auch kurz. Es waren immer so 2 Monate oder ein Monat. Also die erste Freundin, der war halt noch sehr jung. Also da ging es halt um andere Sachen als... Du bist sicher, dass er nicht fremd geht, dass er keine andere Frau hat? Also wir sind eigentlich immer zusammen, also außer, ja gut, in der Woche, aber wir telefonieren, also ich denke nicht, dass... Du denkst das nicht. Ich bin ein gebranntes Kind in puncto Fremdgehen, bin da auch sehr... Okay, du bist sicher, dass er heterosexuell ist? Das ist es mein Problem, das weiß ich nicht. Also was mich halt sehr stutzig macht, ist... Ja, Ralf König sagte ja was, ne, diese Comics. Ja. Da hat er also die ganze Bataillon. Das sind Schwulen und Comics, muss man dazu sagen. Interessiert sich auch dafür, aber das so. Ich habe also einen guten Freund in Köln, der ist schwul. Und so, ich habe mit ihm darüber geredet und habe ihn auch mal vorgestellt. Mhm. Und meine schwule Männer haben eigentlich einen relativ hohen Riecher dafür, ob jemand schwul ist oder nicht. Mhm. Und er sagte, er weiß es nicht. Das, dann wird es natürlich sehr ernst, was eure Beziehung anlangt. Ja, das ist sehr ernst, weil wir haben das Problem, dass so die Beziehung wunderbar ist. Silvia, jetzt muss ich ganz unhöflich sein und unterbrechen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ja. Aber wir rufen dich gleich nochmal an. Leg bitte auf und wir rufen gleich nochmal zurück. Ja. Okay? Gut. Tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema, ich will, aber ich kann es nicht. Gibt es ja tausend Sachen, dass man so für sich sagt, mein Gott, ich will dieses unbedingt, aber ich kann es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Wenn ihr darüber mit mir reden wollt, morgen Radio 1 Live, WDR Fernsehen, 1 Uhr.